Deutschlandfunk, Mitternachtskrimi. Janet? Hügel der Selbstmörder. Hörspiel nach dem gleichnamigen Kriminalroman von James Ellroy. Ja? Dutch. Lloyd, bist du okay? Mittwoch, 5. Dezember 1984. San Francisco. Hotelzimmer. Du hast mich geweckt. Tut mir leid, Junge. Schon gut. Worum geht's? Bis jetzt ist es ja nur ein Gerücht, aber... Ja? Aber diesmal sieht's so aus, als ob... Dutch! Spuck's aus. Der Klebsdoktor, zu dem du letzten Monat musstest, hat offenbar empfohlen, dich vorzeitig in den Ruhestand zu schicken. Im Dienst zugezogene psychische Invalidität und so weiter. Ja, und... Braverton und McManus sollen dafür sein. Sie wollen dich vor einen Disziplinarausschuss bringen, wenn du nicht mitmachst. Ich glaube nicht, Dutch. Braverton tut mir das nie an. Gaffney hat eine Akte über dich. Irgend so eine Sexscheiße, die du angeblich abgezogen hast, als du bei Venice Weiss warst. Dutch, das war vor 15 Jahren. Die meinen es ernst, Lloyd. Reich deinen Abschied ein. Mit deinen Abschlüssen kannst du über... Dwayne the Brain. Wann bist du rausgekommen? Heute. Lass uns nach oben in dein Büro. Geschäftlich? Geschäftlich. Und du bist seit heute raus? Seit 2 Stunden und 10 Minuten. Gehen wir. In deiner Garage bei Suicide Hill befindet sich genau jetzt ein 54er Chevy mit Stoffverdeck. In tadellosem Zustand. Continental-Ausstattung, Sitze, Lehnen, ganz aus Leder. Blank gewienerte körnige Metalllackierung in Saphirblau. In einem Stück 12 Riesenwert, zerlegt an die 10. Du bist verrückt, Rice. Bei deinem Vorstrafenregister bist du im ganzen County Verdächtiger Nummer 1. Der Wagen steht sicher. Wie bist du in meine Garage? Ich habe ein Loch in die Tür geschnitten und sie von innen aufgeschlossen. Keiner hat mich gesehen. Außerdem will ich keine neue Karriere starten. Ich hab's nur getan, weil ich schnell Geld brauche. Netter Schlitten? Wenn du kein Mexikaner wärst, würde ich sagen, schnuckliger Bohnenfresserkarren. Wie viel? 2 Riesen. Und ein paar Gefälligkeiten. Was für Gefälligkeiten? Im Knast habe ich gehört, du hast jetzt einen Auftragsdienst. 24 Stunden, nonstop, illegale Nummer, abhörsicher, stimmt das? Kostet 200 im Monat. Aber pass auf, wem du die Nummer gibst. Was noch? Außerdem habe ich gehört, du dealst inzwischen auch mit Waffen. Wer sagt das? Ein Typ im County-Knast. Groß, blond, auf dem Weg nach St. Quentin. Randy Simpson konnte noch nie das Maul halten. Ja, stimmt. Ich habe 45 Army Colts gekauft von einem völlig fertigen Lieutenant. Als Rabatt hat er noch eine Betäubungspistole draufgelegt. Ein absolutes Scheißgeschäft. Alle wollen leichte italienische Knarren und niemand braucht eine Pfeilpistole. Ich nehme 3 45er und eine Pfeilpistole. Hast du auch Pfeile? Klar. Aber bevor wir weiterreden, ich will gar nicht erst wissen, was du vorhast, klar? Klar. Schalldämpfer? Kann ich besorgen, aber die Reichweite ist damit praktisch im Arsch. Sie werden niemals abgefeuert. Nur eine zusätzliche Vorsichtsmaßnahme. 7 Riesen für alles. Gemacht? Ich brauche außerdem 2 Männer. Cool, stark, geldgeil. Keine Nigger, keine Drogenköpfe und niemand mit einer Vorstrafe wegen Raub. Geht klar. Aber auch diesen Jungs werde ich sagen, ich will nichts von euren Plänen wissen. Comprendes? Comprendo. Randy ist abgehauen. Sie hat alles verscherbelt, unsere gesamte... Na, Duane, ich hätte es dir noch gesagt. Ein Freund von mir hat sie gesehen, irgendwann letzte Woche. Sie kam gerade aus der Telefonstrichzentrale auf dem Strip. Tut mir leid, Mann. Das muss ja nichts heißen. Es heißt, ich muss sie finden. Wir haben nicht viel Zeit, John. Donnerstag, 6. Dezember 1984. Los Angeles Police Department. Büro Braverton. Leiter des Raub- und Morddezernats. Gaffney kommt in wenigen Minuten. Und ich möchte nicht, dass er irgendetwas von unserem Gespräch mitbekommt. Sir? Captain John McManus, Leiter der Abteilung Kapitalverbrechen. Hopkins wird einer vorzeitigen Pensionierung nicht zustimmen. Ich habe nicht erwartet, dass er das tut. Außerdem habe ich nicht gewusst, dass Sie mit ihm gesprochen haben, Sir. Habe ich auch nicht. Jemand hat es ihm gesteckt. Er hält sich immer noch in San Francisco auf? Ja, sucht den Kontakt zu seiner Familie. Als er von unseren Absichten erfuhr, ist er schnurstracks in die Kanzlei des renommiertesten linken Anwalts marschiert. Woher wissen Sie? Ich habe gerade mit San Francisco telefoniert. Es liegt eine Anzeige dieses Anwalts vor. Crazy Lloyd hat ihn durchs Büro geschubst und dann das Bücherregal zerlegt. Nein, doch. Der Revierleiter sagte mir, als die Klage des Anwalts eintraf, gab es auf dem Revier stehende Ovationen für Hopkins. Typisch. Haben Sie schon entschieden, was Sie tun werden? Nein. Möchten Sie hören, was ich dazu meine? Sie sind sein unmittelbarer Vorgesetzter, John. Und zumindest für einen Polizisten ein untypischer Denker. Sir, ich bin Hopkins Supervisor, seit Gaffney Captain wurde und zur IAD ging. Ich bin mit ihm genauso umgegangen wie Gaffney und seine Bosse davor. Ich habe ihn seine Fälle aussuchen und ohne Partner arbeiten lassen. Seine Resultate waren brillant. Seine Methoden dubios bis illegal. Sie wissen, wie ich über Verstöße gegen legale Arbeitsmethoden denke, Sir. Hopkins ist ein Krimineller. Was ihn von einem gewöhnlichen Gangster unterscheidet, ist ein IQ von 170 und eine Polizeimarke. Und er beginnt nachzulassen. Er setzt allmählich Rost an. Lassen Sie ihn von der Leine. Was Sie sagen, klingt vernünftig, John. Sie sind wahrscheinlich der einzige liberale irische Cop auf unserem Planeten. Ich denke, herein. Chief? Captain? Nehmen Sie Platz, Captain. Danke. Sergeant Lloyd Hopkins wird demnächst vor einen Disziplinarausschuss gestellt werden. Wir suchen noch schmutzige Wäsche. Was haben Sie auf Lager? Internal Affairs hat eine umfangreiche Akte über Hopkins, Sir. Insubordination, illegale Durchsuchungen, illegale Festnahmen. Was haben Sie als Munition vor dem Ausschuss? Ein psychiatrisches Gutachten. Wenn es die Situation erfordert, würden wir gerne von Hopkins IAD-Akte Gebrauch machen. Ihre persönliche Aussage würde helfen. Mit Informationen aus einer Akte? Genau. Selbstverständlich werde ich aussagen, Sir. Danke, Fred. Ich wusste, ich kann auf Sie zählen. Das war's? Das war's, Fred. Dann darf ich mich... Sie dürfen, Fred. Was war denn das, Sir? Gut möglich, dass Sie eines Tages auf meinem Stuhl sitzen, John. Wenn Sie es schaffen, werden Sie mehr mit Karrieristen wie Gaffney zu tun haben, als mit Straßenschnüfflern wie Crazy Lloyd. Und, Sir? Gaffney steht auf der Beförderungsliste. Er wird bald Commander. Und wahrscheinlich die Leitung der IAD übernehmen, wenn Stilwell in den Ruhestand tritt. Gaffney verdient den Job. Er ist ein guter Exekutivbeamter. Aber er ist ein geistesgestörter, wiedergeborener Christ und so extrem rechts, dass er sogar mir Angst einjagt. In einem halben Dutzend Abteilungen hat er inzwischen sehr gute, jüngere Beamte platziert und ihnen seine Patronage angeboten. Woher haben Sie... Und er hat einen Sohn im Department. Steve. Ein junger Streifenpolizist leistet seinen Dienst bei der West LA Patrol. Der Junge klaut schon seit Monaten Büroutensilien und Munition aus dem Revier. Dem Leiter der Tagesschicht wurde es irgendwann zu viel. Er hat die Intelligence Division eingeschaltet, deren Leute haben den Jungen unter die Lupe genommen und entdeckt, dass er von der Highschool geflogen ist, weil er aus Spinden geklaut hat. Außerdem haben sie herausgefunden, dass Captain Fred den Rektor der Schule bestochen hat, Steves Abgangszeugnis zu frisieren. Was haben Sie mit diesen Informationen vor, Sir? Zunächst mal halte ich den Daumen drauf. Wenn Captain Fred Granatenscheiße baut, ziehe ich die Schlinge zu. Wie passt da jetzt Hopkins rein? Die Schnüffler von der Intelligence Division sagen, Fred hat eine Jauchegrube voll Akten mit schmutziger Wäsche von Beamten, die er hasst oder bei denen er sich lieb Kind machen will. Hopkins hasst er bis aufs Blut. Sinn dieses Affentheaters eben war es, die Existenz dieser Akten zu bestätigen. Und Gaffney hat sie bestätigt. Verstehe. Ihre Meinung, John? Lassen Sie Hopkins von der Leine und bringen Sie Gaffney dazu, den Dienst zu quittieren. Drohen Sie ihm nötigenfalls mit der Bloßstellung seines Jungen. Feuern Sie anschließend den Jungen und ziehen Sie eine schöne, hohe Betonmauer um die ganze Sauerei. Bravo. Aber eins nach dem anderen. Zunächst müssen wir Gaffneys Akten unschädlich machen, was vielleicht ein Weilchen dauern wird. Und dann? Heute ist der 6. Dezember. Am 1. Januar werden Sie die Abteilung Kapitalverbrechen verlassen und die Abteilung Gewaltverbrechen in South Central L.A. übernehmen. Ich brauche dort einen toleranten Mann, jemanden, der vernünftig mit Schwarzen umgehen kann. Eine überraschende Beförderung. Was kostet sie mich? Ich will Hopkins behutsam rausbekommen. Möglichst ohne Disziplinarausschuss. Ich will, dass Sie ihn aus San Francisco zurückrufen und ihn mit einer Aufgabe betrauen, die nichts mit Mord zu tun hat und seine Intelligenz nicht beleidigt. Und ich möchte, dass er in unserer Nähe bleibt. Wir müssen uns von ihm trennen, aber ich will, dass es sanft geschieht. Sie hätten es befehlen können. Nicht mein Stil. Wir Liberale müssen geschickt sein, denn wir sind von Anfang an gehandicapt. 3,45er, eine für mich, eine für dich und eine für deinen Bruder. Wann kommt der? Geschäftliche Besprechung im Haus von Bobby und Joe Garcia. Joe muss gleich da sein. Tauschen wir Stammbäume aus? Klar, 3 Jahre Soledad wegen Totschlag, 1 Jahr wegen Autodiebstahl nach 6 Monaten raus auf Bewährung. Autoknacker und Mechaniker ist das, was mein Bewährungshelfer eine beschäftigungsbezogene Konfliktkombination nennt. Der erwartet, dass ich bei McDonald's für Mindestlohn Hamburger auftische. Nix da. Wie viele Wagen hast du geknackt? An die 300. Du und dein Bruder, ihr seid auf Brüche spezialisiert? Um die 500. Endlich. Oh, tut mir leid, Bobby. Ging nie schneller. Mein Bruder Joe. Dwayne Rice. Gut, reden wir vom Geschäft, Gentlemen. Es geht um 2 Romanzen. Erstens Robert Hawley, Filialleiter der Bank of America, mit seinem Hürchen Sally Eisler. Zweitens John Eggers, Filialleiter des Security Pacific, mit seinem Zuckerpüppchen Christine Confrey. Hawley und Eggers öffnen ihre Banken vor der Zeit und klauen aus den Schaltern, ja, vermutlich kleine Summen. 3 Tage habe ich sie dabei beobachtet. Wie viel springt für uns raus? Ich schätze mindestens 30 Riesen pro Bank. Wie wird geteilt? 60 zu 40. 60 Scheiße, zu 40? Scheiße, fair. Schließlich hattest du die ganze... Halt's Maul! 50-50, Dwayne, sonst kannst du gehen und dich stehend ins Knie ficken. Gemacht. Gut, dann komm jetzt rüber mit den Details. 3,45er. Er konnte nicht mehr länger auf Sie warten, Sergeant Hopkins. Freitag, 7. Dezember 1984. FBI-Büro, Special Agent Peter Kapek. Er ist nebenan im Befragungsraum mit einem Mr. Hawley. Mr. Kapek meinte, Sie sollten hier auf ihn warten. Wenn Sie wollen, können Sie die Befragung mithören. Sie dürfte gerade begonnen haben. Schalten Sie schon ein. Ich darf Sie dann alleine lassen. Ich rufe Sie, wenn ich mir die Nase putzen muss. America, 7981 Lancashire Boulevard, Van Nuys. Der Befragte verzichtet auf Rechtsbeistand. Ist das so, Mr. Hawley? Ja. Mr. Hawley, unabhängig von dem Bericht, den Sie den Beamten des LAPD bereits gegeben haben, möchte ich eine chronologische Darstellung der heutigen Ereignisse. Lassen Sie sich Zeit. Heute Morgen erhielt ich einen Telefonanruf von einem... Entschuldigen Sie, Mr. Hawley. Nie unterbrechen, junger Freund. Schlicht, schlichter Stil. Ein Mann forderte mich auf, sofort meine Freundin anzurufen. Miss Sally Eisler. Ja, er sagte, wenn ich seine Anweisung nicht strikt befolge, töten Sie Miss Eisler. Und dann sagte er, er ruft in exakt 3 Minuten wieder bei mir an. In dieser Zeit haben Sie Miss Eisler angerufen? Ja, ein Mann mit mexikanischem Akzent meldete sich und holte Miss Eisler an den Apparat. Sie hat furchtbar geschrien, es war ganz furchtbar. Mr. Hawley, ruhig, ganz ruhig. Hat Miss Eisler etwas gesagt? Ja, ich bin in der Gewalt von 2 Männern, Bob. Was auch immer deren Freund dir sagt, tu es. Okay, 3 Männer, 2 davon Mexikaner. Was haben Sie auch getan, Mr. Hawley? Eine Viertelstunde später habe ich mich mit dem Anrufer vor meiner Bank getroffen. Er zwang mich... Wie sah der Mann aus, Mr. Hawley? Nicht so hastig, junger Freund. Weiß, Ende 20, hellbraunes Haar, blaue Augen, circa 1,80. Mittelbrauner Dreiteiler. Der Mann zwang Sie... Ja, ich musste die Bank öffnen und den Inhalt unseres Geldbehälters, ungefähr $60,000 in Reiseschecks, in eine Aktentasche führen. Reiseschecks? Was wollen die mit Reiseschecks? Dann ist er mit mir zu meinem Wagen zurück und Dann hat er auf mich geschossen. Er hat auf Sie geschossen? Ja, zweimal. Mit so einer Art Strahlenwaffe. Ich danke Ihnen fürs Erste, Mr. Hawley. Wir werden dann noch Ihre Freundin, Miss Eisler, befragen. Und meine Frau? Was ist mit ihr? Ich meine, muss sie... Im Augenblick sehen wir keine Veranlassung, Ihre Frau zu befragen, Mr. Hawley. Durch diese Tür, bitte. Nette Geschichte, was? Pete Kapek. Bankraub ist nicht mein Bier, aber ich mache mit. Lloyd Hopkins. Ihre Kollegen vom LAPD haben ihn heute Morgen aufgegriffen. Lesen Sie, hier. Und männlichen Geschlechts, der in das offene Fenster eines 83er Cadillac Seville urinierte. Auf dem Revier wurde der Verdächtige durchsucht. Seine Papiere wiesen ihn aus als Robert Earl Hawley, 47, Besitzer des Cadillac Seville. Er stand unter Drogen. Angel's Dust. Unsere Jungs haben ihm das Gegenmittel verpasst. Aretan. Ich habe gehört, Sie haben Köpfchen. Ihr erster Eindruck? Warum hat Hawley die Affäre mit seiner Freundin so schnell ausgespuckt? Es steht nicht im Bericht des LAPD, aber der Anrufer säuselte Hawley ins Ohr, er habe Infrarotbums-Fotos von ihm und Sally. Also machten Sie mit Hawley einen Deal, er packt aus und dafür werfen Sie Sally den Medien nicht zum Fraß vor. Exakt. Was ist mit ihr? Ist sie schon an einen Detektor angeschlossen worden? Sie ist sauber. Wir haben ihr Apartment unter die Lupe genommen. Nada. Hier steht, die Mexikaner trugen 45er Army Colts. Seltsam, dass einer Frau sowas auffällt. Sexistisch. Eislers Vater war Berufsoffizier. Sie weiß, wovon sie spricht. Trotzdem, die alten 45er werden rar. Vielleicht ein Ansatz. Ich schaue sie mir mal an. Wir sollten ihr Telefon anzapfen. Definitiv nein. Befehl von Ihrem Vorgesetzten. Captain McManus hat mir persönlich aufgetragen, Sie von allen Frauen fernzuhalten, die in diese Untersuchung verwickelt sind. Wenn Sie gegen seinen Befehl verstoßen, wird er Sie auf der Stelle vom Dienst suspendieren. Was hat er noch gesagt? Er deutete an, Sie hätten psychische Probleme. Betreffs der Jagd nach Rockschößen. Und? Ich habe ihm gesagt, ich hätte kein Problem damit. Meine Frau hat den schwarzen Gürtel. Ja? Hallo. Hi, komm rein. Einst war die Fuchsjagd Privatsport des Landadels. Heute können Aristokraten von eigenen Gnaden Männer, die keine Zeit zu verlieren haben, dieses Vergnügen mit Silver Foxes genießen. Dem ultimativen Service für Führungskräfte von heute. Scheiße! Ich bin Rhonda. Die meisten Kunden finden dieses Intro entweder ganz toll oder es macht sie verlegen. Und? Zu irgendwelchen Schlüssen gekommen? Ja. Ich bin zu dem Schluss gekommen. Du willst keinen Sex. Ich ficke keine Huren. Sonst sehen bald alle Frauen aus wie Huren. Ist es eine Rolex-Imitation? Ja. Woher wusstest du das? Ich habe mich früher in einer Hollywood-Clique rumgetrieben. Jeder hatte so eine. Mit Hollywood-Typen kenne ich mich aus. Du bist anders. Ich bin auf der Suche nach einer Frau. Meiner Freundin. Ein Freund eines Freundes hat sie am Strip gesehen, in der Nähe des Strichs. Ich war 6 Monate im Knast. Es ist ihr nicht besonders gut gegangen. Und du hast angenommen, wenn sie Geld braucht, besorgt sie sich's auf dem Strich. Ja, sie hat mich im Knast besucht. Sie war fertig. Vom Koksen. Finde sie und es gibt mehr. 600. Wie heißt sie? Hast du ein Bild von ihr? Anne van der Linden. Wendy. Scharfe Katze hat sie... Sag das nicht! Scheiße! Sie ist kein Tier. Wendy ist mein Mädchen. Entschuldigung. Wie heißt du? Dwayne Rice. Machst du mit? Erzähl mir von ihr. Wer sie ist, was sie macht, so Sachen. Wendy war früher Leadsängerin einer Barband in Las Vegas. Wendy and the Vandals. Ich war so eine Art Manager. Ich habe eine Menge Kohle zusammengekratzt, um Rockvideos mit Wendy produzieren zu können. Es ging ganz gut los. Aber dann wurde ich hops genommen. Ich bin seit über einem Jahr bei Silver Foxes. Ich habe Wendy nie gesehen oder von ihr gehört, aber das will nicht heißen. Hier in dieser Gegend spezialisieren sich viele Callgirls. Besonders Mädchen wie Wendy, die Karriere machen wollen. Kannst du mir folgen? Es spuckt schon aus. Ich zahle ja nicht für leeres Gewäsch. Manche Mädchen gehen nicht länger auf den Strich. Sie sind kokainabhängig und leben mit Leuten aus der Industrie zusammen. Die meisten dieser Männer erwarten dann, dass sie Geschäftsfreunden zur Verfügung stehen. Die Mädchen bekommen freie Kost, Unterkunft und Koks. Und wenn sie sehr, sehr viel Glück haben, Kleinstrollen in Rockvideos. In der Branche heißen sie Kokshuren. Koks? Hier. Unter dieser Nummer kannst du mir Nachrichten hinterlassen. 24 Stunden, nonstop. Finde sie für mich. die zweite Bank in 3 Tagen. Diesmal die Security Pacific. 2 Mexikaner greifen sich die Hure des Filialleiters. Der Weiße führt ein nettes Telefongespräch vor Schalteröffnung, fährt zur Bank, kassiert und spendiert dem Banker zum Abschied eine Ladung Angel's Dust intravenös. Dasselbe Strickmuster. Dieselben Typen, dieselben Waffen. 3,45er Army Colts mit Schalldämpfer. Die Liste. Mutmaßliche Waffenhändler. 21 Namen und Vorstrafenregister. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Schwarz, raus damit, arbeiten nie mit Latinos, bleiben 8. 1, 2, 3, 4 zurzeit im Knast, bleiben 4. Hopkins, hast du einen Stift? Gut. Mark McGuire, Vincent? Ja. Ja, gut. Vincent Cisalfi, Luis Calderon, Leon Masmanian. Wer von den Typen verhökert 45 Army Colts mit festmontiertem Schalldämpfer? Nein, nicht nächste Woche. Bis spätestens übermorgen. Kommt nicht in Frage. 100 Bucks, wie immer. Am Apparat? Dwayne, irgendwelche Nachrichten für mich? Dwayne the Brain! Wie hängt der Schwanz? Einen späten Meter, okay? Irgendwelche Anrufe? Ein Nigger und ein Mexikaner springen gleichzeitig von der Freiheitsstatue. Wer knallt zuerst am Boden auf? Oh, Jesus, Louis, wer? Der Nigger. Okay, okay. Und warum? Der Mexikaner muss unterwegs anhalten und seinen Namen auf die Lady sprayen. Stift parat? Ich merk's mir so. Okay, Ronda, 6548996. Was? 6548996. Super sexy Stimme. Okay, Ronda, 654896. 654896. Hallo? Dwayne Rice, hast du was? Mach dir auf was gefasst, Dwayne. Raus damit. Wendy war bei Silver Foxes. Vor ein paar Monaten. Jetzt ist sie zu einem Mann gezogen. Name, Adresse, Telefonnummer und langsam. Wie viel kriege ich dafür? Einen Riesen. Gut, ich brauche Geld. Morgen Mittag. Name, Adresse. Stan Klein, Mount Olympus Estates, Nummer 14. Klein, du Sau! Schmieriger Koksdealer, du schleimiges Videoschwein! Erst singst du bei den Bullen und bringst mich in den Knast, dann angelst du dir Wendy! Wenn ich nicht wegen guter Führung vorzeitig entlassen worden wäre! Wayne the Brain, bleib ruhig. Vor! Gib sie auf für die Abrechnung. Wie hast du's gelernt? Rache genießt man kalt. Dwayne the Brain, denk nach. Du kannst sie nicht töten. Sie bringen dich sofort mit ihm in Verbindung. Du kannst sie nicht töten. Dann ist Sense mit deiner Bewährung. Du kannst ihn nicht töten. Sie bringen Wendy sofort mit ihm in Verbindung. Du kannst ihn nicht töten. Dann ist Sense für dich und Wendy. Sense mit der Rockszene in New York und im Haus in Connecticut. Wir haben ein ziemlich gutes Phantombild von dem Weißen. Morgen geht's raus. Gut. Weshalb ich angerufen habe? Wir sollten einen mutmaßlichen Waffenschieber in die Zange nehmen. Luis Miguel Calderon, 2192 Tomahawk Street. Ich hole sie ab. In 30 Minuten. Keine Gewalt. 30 Minuten. Geht klar. Woher haben Sie den Namen? Von meinem besten Spitzel. Ich bin nicht hier, um mir deine Ich bin der nette Louis, mit dem alle Welt gut auskommt, Nummer weiter anzuhören. Ich könnte mir ja mal deine Mechaniker draußen vorknöpfen. Aufenthaltserlaubnis und so weiter. Außerdem würde ich zu gerne die Nummern auf deinen Motorblöcken unter die Lupe nehmen. Eine dritte Verurteilung wegen Hehlerei kostet dich 5 Jahre Zuchthaus. Und was sie dir da in den Arsch blasen, Prost, ist nicht Gerstensaft. Salud, amigos, Prost. Sie haben 2 Telefone auf dem Tisch, in verschiedenen Farben. Ausgezeichnetes Auge, Sergeant. Das Schwarze ist fürs Geschäft, das Rote meine Direktleitung ins Weiße Haus. Ronny läutet manchmal an. Wir ziehen dann gemeinsam los, Weiber aufreißen. Hören Sie. Okay, okay, ihr braucht eine Gefälligkeit und irgendjemand hat gesagt, ich kann helfen. Ihr habt eure Muskeln spielen lassen, um mich zu testen. Lassen wir die Spielchen, ja? Was braucht ihr? Da draußen sind 3 Burschen, die sich an Frauen vergreifen und Banken hochnehmen. Sie arbeiten mit 45er Army Colts. Vielleicht haben sie Knarren von dir. Ich sage dir jetzt, wie der Hase läuft. Wenn du die Waffen vertickt hast, bleiben dir genau 24 Stunden, mir ihre Namen zu nennen. Warst du es nicht, hast du 48 Stunden Zeit, rauszufinden, wer an wen verkauft hat. Wie viel daran war Bluff? Alles. Außer der Drohung. Das rote Telefon. Entweder betreibt unser Louis nebenbei ein Wettbüro oder einen illegalen Auftragsdienst. Ich will, dass seine Leitungen abgehört werden. Das erfordert eine Bundesermächtigung, Ihr Ressort. Kriegen Sie das hin? Einer von uns? Mittwoch, 12. Dezember 1984. California, Federal Bank. 2 von uns. Und 2 Tote in der Bank. Verdächtige? Keine in Gewahrsam. Wann ist es passiert? Vor einer halben Stunde. Augenblick. In den Rücken geschossen. Kaliber 45. Verdammter Nekrophiler. Nicht Sie. Fahren Sie weiter. Ich hatte Ihnen doch untersagt, sich mit Morduntersuchungen zu befassen. Das hier steht aber im Zusammenhang... Auch wenn das hier im Zusammenhang steht mit dem, woran Sie gerade arbeiten. Sie sind hiermit von diesem Fall abberufen. Hier geht es um 2-fachen Polizistenmord. Und ich will schießwürdige Scheißköpfe, wie Sie, nicht mal in entfernter Nähe davon haben. Fahren Sie nach Hause und warten Sie auf meinen Anruf. Nein, Bobby, du bleibst, wo du bist. Joe und ich werden meine alte Dame aufsuchen. Wenn wir zurückkommen, teilen wir das Geld und trennen uns. Rühr dich nicht vom Fleck und bleib cool. Kommen Sie nur rein. Tun Sie nicht so überrascht. Sie wissen, warum ich hier bin. Nein, das weiß ich nicht. Reden Sie mich mit Sir an. Was tun Sie in meiner Wohnung, Captain? Mein Sohn, Officer Stephen D. Gaffney, wurde heute Morgen im Dienst getötet. Er war 22. Ich habe seine Leiche gesehen. Ich habe sein Hirn gesehen, verspritzt über den Rücksitz eines Streifenwagens und seine herunterhängende Kopfhaut. Ich habe mich gezwungen, hinzusehen, um den Mut aufzubringen, zu Ihnen zu kommen. Ich schwöre Ihnen, ich finde die Killer. Aber nur, wenn es heißt, Sie oder ich, werde ich Sie töten. Sie verlangen eine Hinrichtung. Ich bin kein Killer. Doch, das sind Sie. August 1970. Die Sachen mit den Huren in Weiß. Ich habe eidesstattliche Erklärung. Schnee von gestern. Meine Familie weiß davon. Auch von Sergeant Richard Beller? Seine Leiche wurde nie gefunden. Sie haben ihn hingerichtet während der Rassenunruhen von Watts. Beller hatte vor Ihren Augen 2 Schwarze ermordet. Erinnern Sie sich? Eines Nachts haben Sie es einem jungen Polizisten erzählt. Der junge Mann war niedergeschlagen, zweifelte an seiner Fähigkeit, im Dienst zu töten. Dieser Streifenbeamte ist wiedergeborener Christ und inzwischen Lieutenant. Ich habe hier seine eidesstattliche Erklärung. Lieutenant Dayton verfügt über ein brillantes Gedächtnis. Was ist los, Hopkins? Sie sehen blass aus. Ich verabscheue Sie. Aber Sie sind der beste Detective, den das Department je hervorgebracht hat. Ich brauche Sie. Ich werde meinen ganzen Einfluss geltend machen, damit Sie der Ermittlung wieder zugeteilt werden. Sollten Sie nicht einwilligen, garantiere ich Ihnen Ihre Kreuzigung in Form einer Mordanklage. Finden Sie sie. Keine Verhaftung. Töten Sie sie oder bringen Sie sie mir. Kein Colt, nur das Messer, Joe. Wir gehen rein, schnappen uns Vandy und gehen sofort wieder raus. Du hast nur einen Job. Sieh zu, dass ich ihn nicht töte. Dwayne the Brain mit Bodyguard. Seit wann bist du raus? Hol sie her. Baby! Nenn sie nicht! Du hast mich verpfiffen, du Schwein. Ich? Nein, das war Vandy. Sie haben sie hops genommen, auf dem Strich. Nein. Und auf dem Revier hat sie gesungen, mit ihrer tollen Stimme. Cool. Bleib cool, Mann. Du kennst sie ja, ihre Stimme. Ich will nicht mit dir gehen, Dwayne. Du hast die Lady gehört? Du weißt nicht, was du willst, Vandy. Achtung, Dwayne, er zieht eine... Achtung, Dwayne, die Lady hat ein... Oh, du hast ihn. Quatsch nicht rum, wir müssen weg. Sie sind wieder an Bord, sagt Captain McManus. Zwei hohe Tiere sollen an den Strippen gezogen haben. Das ist mir egal. Ich habe mir inzwischen Meyers Bude angeschaut. Der tote Sicherheitschef der California Federal. Genau der. Sie war gefilzt von einem Profi. Ich habe Stunden gebraucht, um herauszufinden, was er gesucht hat. Zwei Fotografien aus Meyers Album. Hatten Sie einen Durchsuchungsbeschluss, Hopkins? Woher denn? Ich habe zwei Fingerabdrücke gefunden. Der Computer sagt, der Profi gehört zu uns. Was? Wir ermitteln überhaupt nicht gegen Meyers. Darum hatte auch der Profi keinen Durchsuchungsbeschluss. Wer ist es? Unser Schatten. Spielen Sie jetzt... Drehen Sie unauffällig den Rückspiegel. Der Fahrer zwei Wagen hinter uns. Wie, der graugrüne Chevy mit der Peitschenantenne? Am Steuer Sergeant Wallace Dean Collins, 34 Jahre, seit 12 Jahren bei der Polizei. Zurzeit Metropolitan Division. Woher wissen Sie das? Aus seiner Akte. Woher? Sein Partner heißt Kenneth R. Lohman, Sergeant bei der Central Division. Den Rückspiegel bitte unauffällig zurück. Lohman kriegt die nächste freie Stelle bei der Metro. Danke. Sie haben mir zwei Wachhunde verpasst. Wir fahren jetzt zum Fluss. 2 Meilen von hier gibt es einen Parkplatz. Wir steigen aus und gehen hoch zum Damm. Wir steigen die Treppe runter und gehen zum Ufer. Die beiden werden denken, wir treffen einen Informanten. Also folgen Sie uns zum Damm. Sie, Kappig, stehen unten am Fluss und schauen mir nach. In die Richtung, in die ich gehe. Dabei sehen Sie dauernd auf die Uhr. Was haben Sie vor? Ich will in Ihren Rücken einen Blick in Ihren Wagen werfen. Haben Sie zufällig einen Durchsuchungsbeschluss zur Hand? Gut 200 Yards Zeit. Handschuhfach, nichts. Gehen Sie da weg! Weg! Weg! Berichtsformular, Berichtsformular, Berichtsformular. Weg da! Weg! Beweisstück, Tüten, Beweisstück, Tüten, Beweisstück. Hoppla! Da sind Sie ja. Zwei Fotos. Hopkins, Sie sind... Ganz ruhig, Mr. Lohman. Und schönen Gruß an Captain Fred. Ich brauche keinen Begleitschutz. Was machen Sie denn da? Sergeant Hopkins, sind Sie nicht schon ein bisschen zu alt für so eine Scheiße? Wendy Ford. Mit dieser Latino-Schwuchtel. Wenigstens Kleines hin. Die Saudi. Am Apparat? Dwayne, ich brauche... Bist du wahnsinnig, Mann? Sie haben mich am Arsch und dich an jeder Bulle. Du bist tot, Dwayne. Oh, ganz ruhig. Dwayne, bloß eine Gehirnerschütterung. Bloß eine... In den Griff. Du musst sie in den Griff. 2 Percodan, 3 Dexedrin. Hey, musst leben, Dwayne. Weiterleben. Wenn die finden, Bobby mit dem Geld, dann Joe Garcia, die Ratte, musst du töten. Ich brauche eine Gefälligkeit, Dutch. Du brauchst immer Gefälligkeiten. Ich habe zwei Fotos vor mir. Sie wurden aus dem Fotoalbum von Gordon Myers gestohlen, dem getöteten Sicherheitschef der California Federal. Auf beiden Fotos ist Myers mit Stephen Gaffney zu sehen. Freds Sohn? Ja. Ich brauche alles, aber auch alles über Gaffneys Sohn. Der Herr sei in deinem Herzen und auf deinen Lippen, damit du alle deine Sünden richtig beichtest. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Bist du bereit für die Beichte? Ich habe viele Todsünden begangen und mich schuldig gemacht. Ich habe eine Bank ausgeraubt und eine Frau vergewaltigt. Paternoster. Und eine üble Sexscheiße mit einer anderen Frau gemacht. Und dann habe ich eine Frau niedergeschossen. Hör mir zu, Mutterschänder, das ist meine verfluchte Beichte, nicht deine. Beende deine Beichte und ich werde dir deine Buße kundtun. Ich habe einen Bruder. Er ist schwach, weil ich ihn schwach gemacht habe. Ich beging eine schreckliche Todsünde mit ihm, als wir Kinder waren. Ich habe mich immer schuldig gefühlt, weil ich wusste, dass er wusste, dass ich... Interpretiere nicht, sage mir die Sünde. Als wir klein waren, habe ich ihn immer festgebunden, damit ich rausgehen und spielen konnte. Eines Tages kam ich zurück. Er hatte sich vollgemacht. Das ganze Bett war nass. Und es erregte mich irrsinnig. Ich zog seine Hose runter und... Sprich weiter. Berührte ihn. Und das ist deine Todsünde. Nach all dem, was du gebeichtet hast. Interpretieren Sie nicht, Pater. Es sind meine Sünden. Sprich die Buße. Oh mein Gott, ich bereue aus tiefem Herzen, dass ich mich wieder dich versündigt habe. Ich bereue alle meine Sünden, denn ich fürchte den Verlust des Paradieses und die Pein der Hölle. Mit deiner Gnade erlöse mich. Nun, Pater? Ich erteile dir die Absolution. Deine Buße sind gute Taten für den Rest deines Lebens. Gehe hin und sündige nicht mehr. Gehe hin und sündige nicht mehr. Hi, Dwayne. Gerade wollte ich dir das Geld. Sergeant Collins und Sergeant Lohman sind drin. Sie wollen nicht gestört werden. Sie haben einen Mexikaner in der Mangel. Ich weiß, schalten Sie ein, ich will mithören. Sir. Das kommt von Braverton, verstanden? Sir. Warten Sie draußen. Sir. Wir wissen, dass du der Waffendealer bist. Deine verfickte Mutter ist der die... Die drei Namen. Ich mache dich fertig. Zur Hölle mit dir. Stell dir deine Frau vor, wenn wir mit ihr fertig sind. Por favor, bitte nein. Drei Namen. Die machen mich fertig. Du hast etwas nicht richtig verstanden, Luis. Ich mache dich fertig. Jetzt die Namen. Dwayne Rice, Bobby Garcia, Joe Garcia. Eine Bitte? Ja? Lassen Sie nicht zu, dass Sie den Jungen töten. Dwayne und Bobby sind Dreck, aber der Junge, er war nur zu schwach, nein, zu sagen. Verwesungsprozess mindestens 24 Stunden. Mount Olympus, Villa Klein. Die Leiche? Blutleer. In der Bauchdecke ein Klappmesser. In der rechten eine Automatik, kleines Kaliber. Stan Klein, Filmproduzent. Und ein Foto. In Liebe, Anne van der Linden. Luis Calderon. Vielleicht spielt er mit. Wir haben ihn. Seid ihr sicher? Duane Richard Rice, Weiß, geboren am 16.08.56, gefangene Nummer 1984-2040. Und wo? In einem Abwasserkanal. Zeugen? Keine. Die Jungs vom LAPD suchen ihn immer noch. Ausgezeichnet. Hat er noch was gesagt? Sie brach mein steinernes Herz in 1000 Stücke. Kein Bibelzitat. Ich will Joe Garcias Arsch vor der Gaskammer retten und dir helfen, die Anklage wegen Hehlerei loszuwerden. Kennst du diesen Mann? Los Angeles, Maine County Jail. Vernehmungsraum. Nein. Wer ist er? Das dritte Mitglied der Bande. Er heißt Stan Klein. Er ist der Sündenbock für Joe Garcia. Und du kennst ihn schon ziemlich lange. Wird er sich das bieten lassen? Er wird, er ist tot. Bobby Garcia ist tot. Rice hat ihn letzte Nacht erschossen. Rice macht's nicht mehr lange. Er ist clever, aber kein Cop da draußen wird ihn ein ordentliches Verfahren erleben lassen. Joe hat noch eine kleine Chance. Hier sind Daten über Klein, die borgst du ein. Dann hältst du die Klappe, bis du gehört hast, dass Rice tot ist. Dann packst du aus. Du hast die Waffen an Rice verkauft und Rice hat dir erzählt, er hat eine Gang auf die Beine gestellt. Er, Bobby Garcia und Stan Klein. Klar? Was springt dabei raus für mich? Louis, da draußen hat es eine Menge Tote gegeben. Die meisten davon waren Cops. Und du hast die Waffen geliefert. Die meisten Killer werden tot sein. Der Staatsanwalt wird jemanden brauchen, den er ans Kreuz nageln kann. Und das wirst du sein. Ich will dafür sorgen, dass du wenigstens mit dem Leben davon kommst, du und Joe. Und was springt für Sie dabei raus? Nichts, rein gar nichts. Mein letzter Wille. Nur Katholiken glauben, Selbstmord ist eine Sünde, die die Himmelspforte für immer verschließt. Sie können es nicht mal belegen, mit keinem einzigen Bibelzitat. Jeder Unfallbericht ist mir leichter von der Hand gegangen. Gut. Dann zuerst die Akten. Mein letzter Wille. Gentlemen. Dieser Brief ist mein förmlicher Abschied vom Los Angeles Police Department. Er wird mit Bedauern eingereicht, aber nicht unter psychischem Zwang. Die Gründe für meinen Abschied sind dreifach. Ich will meiner Familie einen Gutteil meiner Zeit widmen. Ich habe mir die Feindschaft hochrangiger Beamter zugezogen. Ereignisse der jüngsten Vergangenheit haben mich überzeugt, dass meine Effektivität als Ermittler in Mordfällen drastisch nachgelassen hat. Es ist mein ausdrücklicher Wunsch, in den Verwaltungs- oder leitenden Bürodienst versetzt zu werden, bis meine 20 Dienstjahre nächsten Oktober abgelaufen sind. Ich bin dankbar für das Angebot des Departments, einen vorzeitigen Abschied mit vollem Ruhegeld zu erhalten, aber ich fühle, dass es unehrenhaft wäre, dieses Angebot anzunehmen, ohne die erforderlichen 20 Dienstjahre abgeleistet zu haben. Hochachtungsvoll, Lloyd W. Hopkins. Hollywood Station, Captain Pelz. Wir stecken in der Scheiße, Dutch. Einer deiner selten blöden Sprüche, was brauchst du? Gaffney und mindestens zwei seiner Vertrauten haben ihre Finger tief in der Bankraubsache. Was hast du über Gaffney rausgekriegt? Im Department steckt er tief in der Scheiße. Er hat einen Schulleiter bestochen, das Abgangszeugnis seines Sohnes aufzumotzen, damit er auf die Polizeiakademie konnte. Die Kleptomanie seines Sohnes ist dir ja bekannt. Gaffney Senior züchtet sich quer durchs Department einen Machtapparat heran. Alles rechtsradikale, wiedergeborene, harte Hechte. Zu welchem Zweck, weiß ich nicht. Und ich muss jetzt aufhören. Bravertons Show bei CNN beginnt. Die größte Menschenjagd mit dem Selbstmord des vielfachen Mörders Duane Richard Rice zu Ende gegangen. Selbstmord? Duane Rice? Rice war der Kopf einer Bande, die vor wenigen Tagen eine Bank in West L.A. überfallen und dabei 4 Menschen getötet hat. Rice ist auch verantwortlich für die tödlichen Schusswunden der 2 restlichen Mitglieder der Bande, Bobby Garcia und Stan Klein. Perfekt. Damit erhöht sich die Summe seiner Opfer auf 6. Unser Chefballistiker Arthur Cranfield hat die Patronen von Kaliber 45 untersucht, die aus den Leichen von Garcia, Klein und Rice entnommen wurden. Er stellte eindeutig fest, dass sie aus ein und demselben Armee Colt 45 stammen, der in Duane Rice Hand gefunden wurde, als Streifenbeamte seinen Leichnam in der Sepulveda-Kläranlage fanden. Und jetzt zu Ihren Fragen. Arte, Arte. Ich will die Wahrheit über Klein und Rice. Los Angeles, Police Department. Kriminaltechnisches Labor. Was versucht Braverton zu vertuschen? Würdest du das bitte wiederholen, Lloyd? Ich will die Wahrheit... Okay. Nicht hier. Ohne Schnörkel? Wie lange kennen wir uns? Wie viel weißt du? Ich habe Kleins Leiche gefunden. Er wurde erstochen. Ich habe 3 Schüsse aus meinem 45 in den Toten gefeuert. Also das Gelaber, die Schüsse stammen aus ein und derselben Waffe, ist reinste Affenscheiße. Ich war bei der Autopsie von Rice. Der Gerichtsmediziner gab mir 3 357er, die er gerade aus der Brust herausgepult hatte. Ich habe sie mir angeschaut, unter dem Mikroskop. 100%ige Übereinstimmung mit einem alten, ungelösten Fall der Wilshire Division. Deine Schlussfolgerung, Artie? Einer von uns hat den Kopfkiller abgeknipst. Also habe ich McManus angerufen und ihm alles erzählt. Er sagte... Halten Sie es unter Verschluss, Officer. Exakt. Keine halbe Stunde später kreuzt Big Fat hier auf und gibt mir 3 45er Geschosse. Garcia, Klein, Rice, Fall abgeschlossen, Capice. Da ich beabsichtige, in den Genuss meiner Rente zu kommen, sagte ich, jawohl, Sir. Danke, Artie. Jetzt brauche ich noch eine kleine Gefälligkeit. Du brauchst immer Gefälligkeiten, Lloyd. Hast du in letzter Zeit Speed bearbeitet? Black Beauties? Musik in meinen Ohren. Wie viel? Mindestens 5. Ich warte hier. Hollywood Station, Captain Perz. Dodge, ich brauche eine Gefälligkeit. Es ist dringend. Du hast doch Freunde bei der Wilshire Division. Versuch rauszufinden, ob Gaffney dort in den letzten 2-3 Tagen überraschend aufgetaucht ist. Gaffney? Hast du ihn... Bitte, schnell. Du erreichst mich zu Hause. Deine Amphetamin-Symphonie. Ja? Volltreffer, deine Nase ist einfach die beste. Vor 2 Tagen ist Captain Fred Gaffney im Mannschaftsraum der Wilshire Division aufgetaucht. Er wirkte extrem angespannt und begann den Beamten von der Tagesschicht schmutzige Witze zu erzählen. Dann hat er den Schlüssel zur Asservatenkammer verlangt. Nach einer Weile kam er raus mit einem 357er Python und einem guten Dutzend Patronen. Er hat keinerlei Erklärung für sein Verhalten gegeben. Nicht mal auf die Beileidsbekundungen der Beamten zum Tod seines Sohnes reagiert. Danke, Dutch. Du hörst von mir. Hopkins und Gaffney. Gaffney und Hopkins. Hopkins und Gaffney, Gaffney und Hopkins, Hopkins und Gaffney, Gaffney und Hopkins, Hopkins und Gaffney, Gaffney und Hopkins, 2 Killer beim Totentanz. Keine Bewegung, Arschloch. Was machen wir jetzt, Captain? Erstens, wir beide senken gleichzeitig die Waffen. Zweitens, wir entleeren sie gleichzeitig. Drittens, Ich bin nicht mehr Captain, Sergeant. Ich habe heute Morgen meinen Abschied eingereicht. Sie sind also höherrangig. Ich bin nicht mehr Sergeant. Mein Abschied wurde angenommen, Ihrer wurde auf Eis gelegt. Braverton will Sie halten. Wir sind beide erledigt. Wir haben beide kaltblütig Menschen getötet. Das Department weiß Bescheid über Sie und Sie wissen Bescheid über mich. Und alles, was ich will, ist, beide Dinge unter Dach und Fach zu bringen und heim zu meiner Familie zu gehen. Sie sind nicht gekommen, mich zu verhaften? Ich dachte, ich bringe es fertig. Aber ich kann es nicht. Wir haben erst spät gelernt, Opfer zu bringen. Das geschieht bei selbstsüchtigen Menschen wie uns. Schade, dass unsere Opfer einander entgegenstehen. Was wissen Sie schon von meinen Opfern? Ich habe Ihr Telefon angezapft. Ich weiß, dass Sie einem Toten, nämlich Klein, Joe Garcias, Überfälle und Morde in die Schuhe schieben wollen. Collins hat Klein überprüft. Er hat zum Zeitpunkt der drei Überfälle mit Dutzenden von Zeugen Pornofilme gedreht. Ich weiß, dass Klein an Stichwunden starb. Das Klappmesser wurde von einem meiner Freunde sichergestellt. Auf dem Griff ist ein Daumenabdruck von Joe Garcia. Das wird in krassen Widerspruch stehen zu Brevertons Vertuschungsmaßnahmen. Genug? Sie sind verrückt, wenn Sie denken, dass ich Sie töte. Lieber lasse ich mich wegen Richard Bella ans Messer liefern. Ich kenne Ihre Schuld und ich weiß, wie Sie sie sühnen müssen. Und ich weiß, Garcia ist dafür sehr zweckmäßig. Aber wenn wir die Ermittlungen nicht bis zum Ende durchziehen, sind wir als Polizisten nichts wert. Haben Sie Ihre Informationen über Garcia weitergegeben? Nein, noch nicht. Ich möchte Sie etwas fragen. Ja? Bevor Rice starb, sagte er, sie hat mein steinernes Herz in 1000 Stücke zerbrochen. Was hat er gemeint? Hügel der Selbstmörder. Nach dem gleichnamigen Kriminalroman von James Ellroy. Aus dem Amerikanischen von Oliver Huslee. Es sprachen Lloyd Hopkins, Hans-Peter Hallwachs, Dutch Peltz, Peter Dirschauer, Braverton, Gerd Andresen, Gaffney, Matthias Lange, McManus, Gunther Schoß, Rice, Ingo Hülsmann. In weiteren Rollen Angelika Bartsch, Daniel Berger, Ingo Biermann, Rainer Bock, Hussein Cirpici, Hubertus Gerzen, Marius Marx, Kirstin Petri, Peter Rühring, Martin Rutenberg, Jan Schreiber, Reinhard von Stolzmann, Bert Wesselmann. Ton und Technik, Waltraud Gruber und Daniel Sänger. Regieassistenz, Holger Heddendorp. Musik, Gerd Bessler. Hörspielbearbeitung und Regie, Norbert Schäffer. Produktion, Südwestrundfunk 2001.